Action, Big Boss, Berliner Kampfstyle. Das ist unsere Stadt ist so geil, wir sind die Hauptstadt. Übertrieben stolz drauf, so läuft das hier ab, so ist unser Lebenslauf. Ghetto Action, Big Boss, Berliner Kampfstyle. Das ist unsere Stadt ist so geil, wir sind die Hauptstadt. Übertrieben stolz drauf, so läuft das hier ab, so ist unser Lebenslauf. Crazy Town ist der Hut, wo ich herkomm. Träume platzen, ich hab mir so viel vorgenommen. Doch ich schaff nix, wenn ich mit den Arzten hänge. Denk ich nur an Drogen, Alkohol und Viber, Bang. Das ist Berlin, so hat die Stadt mich aufgezogen. An erster Stelle Arzten, nicht gefolgt von den Drogen. So läuft das hier ab, halt dich bloß an unsere Regeln. Guckst du einmal falsch, komm, lass uns gleich prügeln. Das ist meine Stadt, ich find's einfach geil hier. 70% kriminell, der Rest lebt von Hart hier. Fick drauf, hier hörst du ständig von einem Amoklauf. Die U-Bahn ist der Hauptsitz des Drogenverkaufs. Lauf, wenn du damit nichts zu tun hast. Jeder vierte von uns saß schon einmal im Knast. Neut und Rizzo, zwei Brüder von der Straße. Beide breit gebaut, mit ordentlich Gewichtsmasse. Ghetto Action, Big Boss, Berliner Kampfstyle. Das ist unsere Stadt ist so geil. Wir sind die Hauptstadt. Übertrieben stolz drauf, so läuft das hier ab, so ist unser Lebenslauf. Tja, Ghetto Action, Big Boss, Berliner Kampfstyle. Das ist unsere Stadt ist so geil, wir sind die Hauptstadt. Übertrieben stolz drauf, so läuft das hier ab, so ist unser Lebenslauf. Hoch aus Politik, Blockgeografie, meine Gegend ist Beton und meine Straße voll Benzin. Ein Funke auf Asphalt lässt dein Tor so leicht verglühen. Hör auf mit dem Reden, denn ihr wird die nicht verziehen. Wir machen auf und ziehen ab, die Gruppen im Krieg, ihr seht nur eins. Wer ist King of the Street, du willst eine Schelle? Dann betrete mein Kiez, das ist kein Spaß, deiner Bank, das hier nennen wir Berlin. Es ist die Wut und der Alk, Dipsomanie. Wir brauchen mehr von dem Shit als Temotana, Kokain. Alle Arzt sind Gefahr für dich in ihrem Kampfgebiet. Bist du neu, erst das Opfer, birgst die Gegner zu dir. Zeig ihm, wer du bist und erringe den Sieg. Man kann nur durch starke Aussagen hier Respekt verdienen. Manche sind etwas gestört und stechen zu wie Bienen. Du kannst erzählen, was du willst, es gibt nichts über Berlin. Warst du einmal zu nett, wirst du tagelang dienen. Die Jungs sind härter als ein Stein, härter als Granit. Wenn wir rappen, gehst du Koman, es ist Rizzo und Neut. Junge, du willst uns ficken und es rauchen die Colts. Ich trage Silberketten und die Schuhe aus Holz. Du kannst als Dorfopfer erleben, wie es hier verläuft. Junge, lass den Urlaub sein, denn du würdest enttäuscht. Das ist Berlin in voller Pracht, denn wir lieben Gewalt. Ghetto Action, Big Boss, Berliner Kampfstyle. Das ist unsere Stadt ist so geil. Wir sind die Hauptstadt. Übertrieben stolz drauf, so läuft das hier ab, so ist unser Lebenslauf. Ghetto Action, Big Boss, Berliner Kampfstyle. Das ist unsere Stadt ist so geil. Wir sind die Hauptstadt. Übertrieben stolz drauf, so läuft das hier ab, so ist unser Lebenslauf.